Wir dürfen uns nicht darüber wundern, dass es niemals ernsthafte Versuche gegeben hat, die Reste von Atlantis unter dem Meer zu entdecken. Dort, wo Pedro Sarmiento de Gamboa mit eigenen Augen die versunkenen Paläste und Tempel gesehen hatte. Stellen wir uns die Folgen solcher Entdeckungen einmal seitens der kirchlichen Orthodoxie und des Alten Testamentes vor. Was würde geschehen, wenn auf einmal die Beweise der außerirdischen Luzifera, der venuschen Vanen und Asen, der Tuatas de Danann, der hyperboreischen Sidas erscheinen? Die Zerstörung der Bibliothek von Alexandrien und der Spuren der weißen Götter in der neuen und der alten Welt hätten dann keinerlei Wert gehabt, keinerlei Nutzen, der Kreuzzug gegen den Gral. Deswegen meinen wir, dass Don Pedro zu seiner Zeit viel gewagt hat, obwohl es auch heute noch verboten ist, sich ernsthaft mit diesen Dingen zu befassen. Sie richten sich geradewegs gegen die historisch-planetarische große Verschwörung. Fahren wir fort, ihm zuzuhören. Wenn Platon davon spricht, dass Atlantis größer ist als Asien und Afrika zusammen, so entnehme ich daraus die Größe der Insel Atlantis und sage, dass diese Insel unglaublich enorme Maße besaß, mehr als 2300 Meilen in der Länge von Ost nach West und von Sonnenaufgang nach Sonnenuntergang. Denn Asien misst 1500 Meilen Luftlinie von der Gegend von Malakka, welches die östliche Front von Asien ist, bis zum Ende von Ägypten. Und Afrika misst 800 Meilen laut Kompass, von Ägypten bis zum Ende des Gebirges Klaros oder Atlantisches Gebirge, Atlas. Die Grenzen zu den Kanarischen Inseln, dies macht zusammen 2300 Meilen Länge aus. Wenn die Insel jedoch größer war, muss sie mehr Umfang im Umkreis gemessen haben. An den Küsten hatte sie etwa 7100 Meilen, denn Asien hat an Umfang 5300 Meilen und Afrika 2700 Meilen in etwa, was zusammen ergibt die besagten 7100 Meilen. Dabei meint er, die Insel sei noch größer gewesen. Platon sagt, dass die Lage der Insel sich nach Süden, Boreas entgegengesetzt, erstreckt. Hieraus entnehmen wir, wenn wir die Front dieser Insel von der Meerenge Gibraltar bis Cadiz an Spanien angrenzte, musste sie sich nach Sonnenuntergang zu bogenförmig ausbreiten, sehr nahe entlang der Küste der Berberei oder Afrika, zwischen Sonnenuntergang und dem Süden, eine Richtung, die die Seefahrer Südwesten nennen. Denn wenn sie sich Boreas entgegengesetzt befand, zwischen Sonnenaufgang und dem Norden, genannt Nordost, musste ihre Lage notgedrungen der besagte Südwesten und West-Südwest sein und vereinnahmte und gliederte die Kanarischen Inseln mit ein, die demnach Teile von ihr waren. Und von da aus erstreckte sich genanntes Land nach Südwesten. Und was den Süden betrifft, musste die Insel sich etwas mehr nach Süden und Süd-Südwesten ausgebreitet haben und schließlich über den Weg, den wir nach Indien oder Amerika segeln, wenn wir von Spanien kommen, und sie vereinte sich und war ein Kontinent und Festland mit diesem Westindien von Kastilien. Sich mit diesem an den Stellen in Richtung zum Südwesten und West-Südwest der Kanaren mehr oder weniger verbindend, sodass auf der einen Seite Meer und auf der anderen Seite Land war, will sagen, nach Norden und Süden seiner Küste zu und sich mit diesem Land verband und eins wurde. Das oben Gesagte beweise ich dadurch, wenn die Insel eine Länge von 2300 Meilen hatte und von Cadiz bis zur Küste des Maranon-Flusses und von Orellana und Trinidad oder Küste von Brasilien es nicht mehr als 1900 oder 1100 Meilen sind, das sind die Stellen, an denen sich dieses Land mit Amerika verbindet, müssen wir natürlich, um auf die fehlende Summe bis zur Erfüllung der 2300 Meilen zu kommen, all das in die Rechnung mit aufnehmen, was an Land von der Küste des Maranon und Brasilien bis zur Südsee vorhanden ist. Das ist das, was sie heute Amerika nennen und wird gemäß der Richtung nach Coquimbo hinauslaufen, und das Fehlende zusammenzählend wird es die besagte Summe und noch viel weniger als 2300 Meilen sein. Damit ist für Sarmiento de Gamboa Amerika ein Teil von Atlantis. Die Beschreibung bestärkt uns in dem Glauben, dass Chile ein überlebender Rest einer großen Katastrophe und eines weiteren Inselkontinents im Pazifik ist. Teile hiervon würde die Summe ergänzen, die Don Pedro für seine Messungen von Atlantis fehlen. Und er bestätigt, danach möge hier festgestellt sein, dass das Indien von Kastilien ein gemeinsamer Kontinent mit der Insel Atlantis war und demgemäß die Insel Atlantis selbst, die von Kalis stammte und über das Meer kam, über welches wir nach Indien gelangen, das alle Kosmographen Atlantischer Ozean nennen, weil es das Meer der Insel Atlantis gewesen ist. Und also segeln wir nun darüber, wo einst Land war. Wenn ich auf irgendeine Weise vom Ich zum Wir übergehen könnte, würde ich dies mit Don Pedro Sarmiento de Gamboa gemeinsam sein wollen. Seine Weise ähnelt der meinen, und ohne es noch mit der Vernunft der Sinne zu erfassen. Es ist schon beinahe ein halbes Jahrhundert her, war ich dort in der Nähe des Eises der Antarktis so von seinem Unglück erschüttert, wie ich mich später mit seinen Träumen und seiner hohen Dichtkunst als Kosmograph identifizierte, vielleicht als Alchemist und Astrologe. Deshalb trage ich ihn um alles, was er nicht sagen konnte, was er erstrebt hat und auch nicht verwirklichen konnte, bei mir und suche, was er gesucht hat, damit wir eines Tages zusammen in dieselben Regionen seiner Träume eines vorzüglichen Entdeckers als Held und Krieger eintreten können. Wir gehören zu diesem Orden, der außerhalb und innerhalb der Zeit gegen die große Verschwörung oder große Mitschuld kämpft, verbunden durch das goldene Band, durch diese goldene Kette, die von jenseits des Boreas, von Hyperboreas stammt.